Radio Biro Münster in der Schweiz, Repräsentant der Neutralen, ist für unsere Geschichte des antifaschistischen Ätherkriegs zumindest noch aus einem zweiten Grund wichtig. Hier wurde am 12.09.1940 Bertolt Brechts Hörspiel Das Verhör des Lucullus urgesendet. Zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Belgien, Holland und Luxemburg. Zwei Tage nach dem Beginn des Kriegs im Westen. Geschrieben hatte Brecht sein pazifistisches Hörstück 1939 als Auftragsarbeit für den schwedischen Rundfunk. Der strahlte es nicht aus. Aus Rücksicht auf Nazi-Deutschland. Was beweist, dass im antiken Feldherrn Lucullus die Eroberer-Figur Hitlers erkannt wurde. Später hat Brecht um 1950 das Hörspiel Verhör des Lucullus zusammen mit Paul Dessau zur Oper Die Verurteilung des Lucullus umgearbeitet. Von der Uraufführung des Verhörs 1940 in Radio Biro Münster gibt es keine Tonaufzeichnung. Hier ein Auszug aus der 1956er Fassung des Verhörs vom Norddeutschen Rundfunk. Regie Fritz Schröder-Jahn.